Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 859, an Schiller. Indem ich um den Alakos bitte, sende ich zugleich einige Kuriosa. Mögen Sie heute Abend zu einem ferneren Kolloquio zu mir kommen, so werden Sie mir viel Vergnügen machen, indem ich noch einiges vorzutragen habe. Morgen zu Mittag wünschte ich auch Ihre Gegenwart. Sie werden noch das geheime Konzilium finden. Weimar, am 17. Mai 1802. G.